Als Danny in seinem Trailer steht und die Tür zugezogen hat, bekommt er plötzlich das große Zittern und muss sich hinsetzen. Es ist der erste solche Anfall seit seiner Säuferzeit, wo er gewohnheitsmäßig nach einer durchzechten Nacht gezittert hat, bis er die erste Tasse Kaffee intus hatte und ein paar Aspirin. Und natürlich hat er das Zittern bekommen, als er damals in Wichita in einer Gefängniszelle aufgewacht ist und weder Kaffee noch Aspirin hatte, es zu vertreiben. In dem Moment hatte er beschlossen, mit dem Saufen aufzuhören, um nicht in noch ernstere Schwierigkeiten zu geraten. Er hat tatsächlich damit aufgehört, aber Pustekuchen, jetzt steckt er erst recht in der Patsche, keine gute Tat und so weiter. Kaffee brüht er sich nicht auf, aber im Kühlschrank steht ein 6er-Pack Pepsi. Er kippt eine Dose hinunter und rülpst vernehmlich, woraufhin das Zittern allmählich nachlässt. Der Anwalt heißt Edgar Ball und wohnt im Ort. Wie zu erwarten, meldet er sich nicht, schließlich ist es 5 Uhr am Freitagabend, doch in der Ansage wird eine Nummer für dringliche Fälle genannt, die ruft Danny an. »Hallo? Ist da Edgar Ball, der Anwalt?« »Ganz recht, und ich will gerade mit meiner Frau zum Abendessen bei Happy Jacks fahren. Was ist der Grund für Ihren Anruf? Und fassen Sie sich kurz.« »Mein Name ist Daniel Coughlin. Ich glaube, die Polizei meint, dass ich eine junge Frau ermordet habe.« Er überlegt. »Genauer gesagt, weiß ich, dass die das meinen, aber ich hab's nicht getan. Ich hab denen nur gemeldet, wo sich die Leiche befindet. Jetzt muss ich morgen zu einer Befragung in die Polizeistation von Manitou.« »Die Polizei von Manitou will, nicht die, sondern Leute vom KBI. Die wollen dort nur einen Raum für meine Vernehmung nutzen. Sie lassen mir über Nacht Zeit, vor mich hinzuschmoren, aber ich glaube, morgen wollen sie mich festnehmen. Das heißt, ich brauche einen Anwalt. Ihren Namen habe ich von Bill Dumfries.« Im Hintergrund ruft eine Frau etwas. Ball sagt, er werde die Beine in die Hand nehmen. Dann wendet er sich an Danny. »Ich bin Immobilienanwalt. Hat Bill Ihnen das nicht gesagt? Seit dem ersten Jahr, wo ich meine Kanzlei aufgemacht habe, habe ich keine Kriminalfälle mehr übernommen. Und damals ging es hauptsächlich um Trunkenheit am Steuer und einfachen Diebstahl.« »Aber ich kenne niemand anderes. Und wann ist denn die Vernehmung?« »Ich soll um 10 kommen.« »Zur Polizei von Manitou in der Rampart Street.« »Wenn das die Adresse ist?« »Gut. Ich werde Sie bei der Vernehmung vertreten, das kann ich schon machen.« »Vielen Dank, aber sollte man die Sache nicht einfach fallen lassen, werde ich Ihnen einen Anwalt empfehlen, der sich mit Kriminalfällen beschäftigt.« Danny will sich noch einmal bedanken und fragen, ob Ball ihn eventuell nach Manitou mitnehmen könne, aber der hat schon aufgelegt. Ball ist vielleicht nicht die richtige Lösung, aber immerhin. Er ruft Becky an. »Hi, Becky«, sagt er, als sie abnimmt. »Ich habe gerade ein kleines Problem, und da habe ich mich gefragt, über dein kleines Problem weiß ich Bescheid«, sagt Becky. »Und so klein kommt's mir nicht gerade vor. Hab eben mit Cynthia Babson telefoniert.« »Wie zu erwarten«, denkt Danny. »Sie meint, die Polizei glaubt, du hast die junge Frau da im Norden umgebracht.« Wonach sie schweigt und abzuwarten scheint, dass er ihr erklärt, er sei nicht der Täter, das sei einfach lächerlich. Aber eigentlich sollte er das nicht tun müssen. Sie kennt ihn bereits seit 3 Jahren. Die beiden haben einmal, manchmal auch 2-mal in der Woche Sex. Er holt regelmäßig ihre Tochter von der Schule ab, und deshalb sollte er das nicht tun müssen, so einfach ist das. »Ich soll morgen vorsprechen bei 2 Ermittlern vom KBI. Und da habe ich mich gefragt, ob ich mir deinen Wagen ausleihen kann«, sagt er. »Meinen Pickup haben sie nach Great Bend geschafft. Keine Ahnung, wann ich den wiederkriege.« Eine lange Pause. Schließlich sagt Becky, »Eigentlich wollte ich mit Darla Jean morgen zur High Banks Hall of Fame fahren. Du weißt ja, dass sie auf die lustigen kleinen Autos dort steht.« Danny weiß, worum es geht, obwohl er noch nie dort gewesen ist. Außerdem weiß er, dass Darla Jean noch nie das leiseste Interesse ausgedrückt hat, eine Sammlung von Midget-Rennwagen zu besichtigen, jedenfalls nicht ihm gegenüber. Wenn es sich um ein Puppenmuseum handeln würde, wäre das etwas anderes. »Alles klar. Kein Problem. Du hattest doch nichts mit dieser Frau zu tun, oder, Danny?« Er seufzt. »Nein, Becky. Ich wusste nur, wo sie gelegen hat, das ist alles.« »Ah ja. Und woher hast du das gewusst?« Ich hatte einen Traum. Ihre Stimme wird lebhafter. Wie Letitia in der Inside View? Ja, genau wie die. Ich muss jetzt auflegen, Becky. Na, pass auf dich auf, Danny. Ebenfalls, Becky. Wenigstens hat sie mir geglaubt, was den Traum angeht, denkt er. Allerdings scheint Becky auch alles zu glauben, was sie in ihrem liebsten Klatschblatt liest, wie unter anderem, dass auf Schloss Balmoral der Geist von Königin Elizabeth spukt und dass tief im Regenwald des Amazonas intelligente Ameisenmenschen hausen.